zwei Dinge. Also zum Artenhaltstreit habe ich versucht, Internet, guck nach, ja, es gibt eine reformierte Kirche in Niedersachsen und Bayern. Ja, steht hin, dazu steht denn, ist heute nicht, so ungefähr, es sei heute nicht mehr wichtig. Ja, so weit. Weil sich ja ganz offensichtlich auch die objektiven Glaubensinhalte gewandelt haben. Das andere ist, zur Religionskritik sind wir heute, finde ich, merkwürdigerweise überhaupt nicht gekommen. Also wenn wir uns das angucken, was so zwischen 1830 und 1845 passiert, also und worauf sich Marx auch bezieht, wenn er in der Einführung zur Wechsphilosophie hinschreibt, ja, also die Kritik der Religion, das sei gegessen. Ja, weil die Leute, mit denen er in Berlin zusammensaß, Bauers und Feuerbach und die ja vor allen Dingen Kritik haben, und zwar eine Kritik, die nicht jetzt rein äußerlich ist, also dass sie sagt, das ist alles Betrug und Ammenmärchen, sondern die versucht haben zu verstehen, okay, was äußert sich überhaupt in der Religion? Und dazu sind wir ja heute ja noch nicht mal ansatzweise gekommen. Ja? Das ist das eine. Und ja, das muss jetzt reichen. Also ich finde, wir können auch gar nicht zu Luther und zur Reformation wäre sehr viel zu sagen, weil ich zum Beispiel sehr wohl behaupten würde, es trägt ja dazu bei, dass es überhaupt, jedenfalls in Deutschland und nicht nur in Deutschland, dass so etwas wie ein moderner Staat überhaupt entstehen kann. Und zwar nicht zwingend direkt. Also einerseits, was Prinz geschildert hat, also jetzt wird die Armenpflege, das was früher den diversen katholischen Institutionen überlassen war, und die Bildung in die Hand der Stadt als tatsächlich frühestes Modell von Staat hier genommen und auch vereinheitlicht, sondern das geschieht ja auf der Ebene der Territorien auch, also dass auf einmal der Landesherr oberster Bischof wird, obwohl er überhaupt kein Kleriker ist. Das war völlig undenkbar. Also da löst sich mittelalterliche Streitereien lösen sich da merkwürdig auf, und dass in im Rahmen der Gegenreformation den katholischen Landesgewalten im Bereich der Kirchenordnung Zugeständnisse gemacht werden, die vorher gänzlich undenkbar gewesen wären. Und die erst dazu führen, dass Dinge, die wir heute für selbstverständlich nehmen, dass sie staatliche Aufgaben wären, überhaupt dort einkassiert werden. Aber